Deutschlandfunk. Milestones. Jazzklassiker. Heute Abend geht es um die Musik des Trompeters, Komponisten und Orchesterleiters Don Ellis und um seine Big Band zwischen Balkan und Elektronik. Am 25. Juli dieses Jahres wäre Don Ellis 85 Jahre alt geworden. Er starb im Alter von nur 44 Jahren am 17. Dezember 1978. Im Studio begrüßt sie Michael Frank. Thank you. Open Beauty, ein impressionistisches Klanggemälde vom Don Ellis Orchestra, komponiert vom Leiter der Band. Die Komposition beginnt mit sanft auf- und abschimmernden reinen Quinten, die Mike Lang auf seinem Fender Rhodes Piano spielt. Er etabliert damit einen regelmäßigen Pulsschlag, der aber im Verlauf des Stückes fast unmerklich in wechselnde Taktarten gegliedert wird, zum Beispiel auch in 7/4-Takte. Als Ellis Mitte, Ende der 60er Jahre seine Vorliebe für ungerade Metren im Big-Band-Metier auszuleben begann, gab es im Jazz wenig Vergleichbares. Lenny Tristanos Turkish Mambo aus dem Jahr 1956 war sicher ein Meilenstein. Dave Brubeck hatte 1959 begonnen, auf seinen Platten Kompositionen jenseits des 4/4- oder 3/4-Taktes zu veröffentlichen und Stan Kenton mit seiner Big Band seit seinem Album Adventures in Time 1962. Aber bei Ellis wurden komplexe Taktarten zentrales Anliegen. Ellis schrieb 1972 in seinem Buch The New Rhythm Book: Als ich mit meiner Big Band anfing, waren die Taktarten von fast allen unserer Stücke neu für die Musiker. Ich musste also erst einmal die Rolle eines Lehrers einnehmen und ihnen zeigen, wie man mit den neuen Rhythmen umgeht. Das Schwierigste für sie war, ungleichmäßig mit dem Fuß zu wippen. Sicherlich hilfreich für die Musiker war, dass Ellis selber mehr als respektabel Schlagzeug spielen konnte. So konnte er den Musikern die ungewöhnlichen Wechsel von Dreier- und Zweiergruppen leichter vermitteln. Heimatort der Big Band war Los Angeles an der Westküste der USA. Sie probte ab Herbst 1965 in einem Saal der Musikergewerkschaft in Hollywood, bemerkenswerterweise ohne dafür Raummiete zahlen zu müssen. Live-Erfahrung sammelte das Don Ellis Orchestra unter anderem im Bonesville. Das Management dieses Clubs lag in den Händen von Jazzmusikern. Don Ellis war einer von ihnen. Er brachte auch das treue Publikum dazu, eine intensive Briefkampagne zu starten, um das noch wenig bekannte Orchester im Programm des Monterey Jazz Festivals unterzubringen. Das war ein Ausschnitt aus dem Auftritt des Don Ellis Orchestra beim Monterey Jazz Festival 1966. Die Komposition hat den prosaischen Titel 3-3-2-2-2-1-2-2-2. Die Zahlenreihe steht für die Unterteilung der metrischen Basis des Stückes, eines erweiterten Taktes mit 19 Grundschlägen. 20 Musiker standen damals auf der Bühne, unter anderem 3 Kontrabassisten, 2 Schlagzeuger und ein Perkussionist. Eine große und variable Besetzung mit Drums und Percussion war Ellis immer wichtig, Resultat seiner Liebe zu lateinamerikanischer Musik. Die Besetzung der Bläsergruppen seiner Big Bands war ähnlich wie die der Big Bands von Stan Kenton und Woody Herman. Sie bestand neben Ellis aus 4 Trompetern, 3 Posaunisten und 5 Saxophonisten, die teilweise auch andere Holzblasinstrumente spielten. Don Ellis wurde am 25. Juli 1934 in Los Angeles geboren. Da seine Mutter eine ausgebildete Pianistin und Organistin in der Methodistenkirche ihres Mannes war, gab es zu Hause ein Klavier. Ellis begann schon als Kind darauf, spontane eigene Kompositionen zu spielen, aber das Tonleiterüben für den Klavierunterricht hasste er. Richtig beeindruckt war er dann, als er das erste Mal Jazz live erlebte. Die Big Band des Posaunisten Tommy Dorsey begeisterte ihn so, dass er schließlich anfing, Trompete zu spielen. Noch während seiner Highschool-Zeit begann er ernsthaft zu komponieren. In Boston studierte er dann Musik und bekam ein Diplom im Studiengang Komposition. Tatsächlich gibt es im späteren Werk von Don Ellis nicht nur diverse Spielarten von Jazz, sondern auch Kompositionen, die von zeitgenössischer E-Musik des 20. Jahrhunderts beeinflusst sind. 1963 begann Ellis an der Universität von Los Angeles mit dem Studium der Ethnomusikwissenschaft. Er lernte dort den Sitar- und Tabla-Spieler Hari Har Rao kennen, mit dem er bald das Hindustani Jazz Sextet gründete. Die komplexen Schlagfolgen der klassischen indischen Musik faszinierten Ellis genauso wie Volksmusik aus der Türkei mit ihren oft ungeraden Metren. Eine der Kompositionen von Ellis, die deutlich von seinem Interesse an indischer Musik geprägt ist, heißt »The Tihai«. Als Don Ellis diese Nummer am 3. November 1967 bei den Berliner Jazztagen mit der Berlin Dream Band spielte, erklärte er die metrische Basis der Komposition wie folgt. Tihai ist ein indisches Wort, das bedeutet etwas, das dreimal wiederholt wird in einer spezifischen Zeitspanne. In diesem Fall, das Stück ist im 7/4-Tag, das ist in 2-2-3 geteilt, 2-3-2 geteilt und das Tihai braucht 2 Takt. Thank you. Don Ellis und die Berlin Dream Band 1967 bei den Berliner Jazztagen. Mit speziell für dieses Projekt ausgewählten US-amerikanischen und europäischen Musikern. Das Altsaxophon-Solo spielte Leo Wright. Genauso spannend und innovativ wie Ellis' Umgang mit dem Klangpotenzial einer Big Band war sein Trompetenspiel. Schon auf seinen frühen Alben Anfang der 60er Jahre gab es gänzlich unbegleitete Trompetensoli, was damals alles andere als üblich war. Sicherlich spielte er sehr virtuos, aber er war auch immer auf der Suche nach neuen Klangmöglichkeiten für das Instrument. So ließ er sich zum Beispiel eine Trompete mit einem zusätzlichen vierten Ventil bauen, um die sogenannten Vierteltöne besser artikulieren zu können, die zwischen den abendländischen Halb- und Ganztonschritten liegen. Und er begeisterte sich für neu entwickelte elektronische Effektgeräte. Ellis dürfte der erste Jazzmusiker gewesen sein, der einen sogenannten Octavider benutzte, der die Melodien seiner Trompete eine Oktave tiefer verdoppelte. Auch die Verfremdung der Trompete durch einen Ringmodulator war im wahrsten Wortsinn unerhört. Hier ist ein Ausschnitt von Ellis' Konzert bei den Berliner Jazztagen 1968. Teil einer Solopassage, bei der Ellis das Bandechogerät Echoplex benutzte. Danach geht es nach San Francisco, wo Ellis im Juni 1970 in Bill Grahams Fillmore West ein ganz anderes Trompetensolo spielte. Elektronik von Don Ellis 1970. Ein Ausschnitt aus dem dreiminütigen Solo-Intro vor der ähnlich radikalen Neufassung des Beatles-Hits Hey Jude. Schon im darauffolgenden Jahr erschien ein weiteres Live-Doppelalbum von ihm und seinem Orchester, Tears of Joy. Ellis hatte die Klangpalette seiner Band noch einmal erweitert, durch ein klassisches Streichquartett mit zwei Violinen, Bratsche und Violoncello. Thank you. Mai 1971 spielte das Don Ellis Orchestra am Ende einer dreimonatigen USA-Tournee 4 Tage lang im Club Basin Street West in San Francisco. Die Highlights wurden noch im selben Jahr auf dem Album Tears of Joy veröffentlicht. Zu hören war gerade ein Ausschnitt aus Strawberry Soup. Mitte der 70er Jahre musste Ellis das erste Mal wegen gravierender Gesundheitsprobleme pausieren. 1975 erlitt er einen Herzinfarkt, den er nur knapp überlebte. 1977 hatte er einen neuen Plattenvertrag bei Atlantic Records unterschrieben und kam ein letztes Mal mit seinem Orchester nach Europa. Am 9. Juli 1977 traten sie beim Jazzfestival in Montreux auf. Im folgenden Ausschnitt der Komposition Sporting Dance spielt Don Ellis ein Solo auf einem Hybrid aus Trompete und Posaune. Das Instrument hat sowohl Ventile als auch den typischen Posaunenzug. Was ich das ganz Interessante an der Musik von Don Ellis finde, ich meine, da reden wir ja, wir reden jetzt ja über 40, 50 Jahre alte Musik eigentlich. Und wenn wir das heute irgendwo spielen, dann kommen danach immer nur die Leute her und sagen, das ist so modern und so was anderes. Also ist eigentlich Wahnsinn, wie frisch diese Musik und wie viel Energie diese Musik von Don Ellis heute noch hat. Markus Geiselhardt wurde 1977 in Stuttgart geboren. Er ist Posaunist, Komponist, Arrangeur und Bandleader. Seit 2013 hat er einen Lehrauftrag für Big-Band-Leitung an der Wiener Universität für Musik und darstellende Kunst. Neben seinem eigenen Orchester, dem Markus Geiselhardt Orchestra, hat er ein großes Ensemble ins Leben gerufen, das sich ausschließlich der Musik von Don Ellis widmet. Das Don Ellis Tribute Orchestra. Für die Rolle des Solisten gewann er den österreichischen Trompeter Thomas Gansch. Auslöser von Geiselhardts Begeisterung für Ellis war ein unerwartetes Hörerlebnis mit Kompositionen von dessen 67er Album Turkish Bath. Markus Geiselhardt war Anfang 20. Ich habe damals in Würzburg Jazzposaune studiert, so um die Jahrtausendwende, und habe dann irgendeine Nummer gehört, eine Big Band Nummer, und das war dann von Don Ellis eben, und das hat mich ziemlich fasziniert. Ich habe sowas Energiegeladenes selten zuvor oder überhaupt noch nicht davor gehört, und das hat mich dann völlig gepackt, und ich habe mal die Alben gekauft, die es damals gab. Um die Jahrtausendwende war ja noch gar nicht so viel wiederveröffentlicht von den Originalplatten. Und 2005 war das, glaube ich, da habe ich dann durch die Jazz-Initiative Würzburg die Möglichkeit gehabt, in Würzburg im Main-Franken-Theater in der Oper Matinee-Konzert zu machen. Und da habe ich dann das erste Mal die Musik von Don Ellis aufgeführt. Nach seinem Umzug nach Wien stellte Geiselhardt mit Trompeter Gansch das Don Ellis Tribute Orchestra zusammen, anlässlich des 30. Todestages von Don Ellis im Jahr 2008. Wer im Bereich klassischer Musik Orchesterwerke aufführen will, kann meistens leicht an Notenmaterial kommen. Bei der Musik von Don Ellis ist und war das etwas komplizierter. Zu Lebzeiten von Ellis spielten die Bandmitglieder nach handkopierten Einzelstimmen. Diese und die Originalpartituren von Ellis waren natürlich nach seinem Tod erst einmal nicht mehr zugänglich. Von manchen Stücken gibt es seit einiger Zeit kritische Neuausgaben, oft aus den USA. Aber manchmal musste sich Markus Geiselhardt auch hinsetzen und ein Stück nur mit Hilfe seines Gehörs auf Notenpapier bannen. Von dem Teil habe ich dann Autographen bekommen über verschiedene Kanäle von Don Ellis, zum Beispiel von dem French Connection, von der Filmmusik, habe ich die Originalpartitur, eine Kopie von der Originalpartitur bekommen und habe dann daraus wieder ein Arrangement geschrieben fürs Tribute Orchestra oder dann Variations for Trumpet. Das ist sehr viel selber transkribiert dann einfach und ist zusammengesetzt. Geiselhardts Don Ellis Tribute Orchestra spielt also nicht nur Überliefertes nach. Auffälligster Unterschied zum Don Ellis Orchestra ist sicherlich, dass auf einen Keyboarder verzichtet wird. Seine Rolle übernimmt in Geiselhardts Ensemble der E-Gitarrist Martin Koller. Eine der ungewöhnlichsten Kompositionen aus dem Repertoire von Don Ellis und seiner Big Band ist sein Arrangement eines bulgarischen Volkstanzes, Bulgarian Bulge. Ein Musiker aus Bulgarien hatte das Orchester in der Radiosendung Voice of America gehört und schickte Ellis einige Aufnahmen mit heimischer Volksmusik. Dieser Musiker war der Pianist Milcho Leviev. Anfang der 70er Jahre kam er als politischer Flüchtling auf Initiative von Ellis in die USA und wurde Pianist in dessen Orchester. Er blieb dort 7 Jahre lang. Bulgarian Bulge ist auch im Repertoire des Don Ellis Tribute Orchestras. Markus Geiselhardt erklärt die metrische Komplexität des Stückes. Aufgeschrieben ist das Ganze ja in einem 33-16-Takt abwechselnd, zweitaktig wechselnd mit einem 36-16-Takt. Und im Prinzip sind es ja nur Zweier- und Dreier-Unterteilungen, die sich verschieben. Und so denken die. Und die, wo aus einem anderen Kulturkreis kommen oder aus so einem Kulturkreis kommen, wo solch komplexe Musik Volksmusik ist, die haben es da, glaube ich, schon ein bisschen einfacher. Wie wir, wo nur der Zweivierteltakt letztendlich Volksmusik ist. Es ist also das sind diese Unterteilungen, was unter Bulgarian Bulge quasi drunter liegt. Also bei Bulgarian Bulge gibt es auch die Geschichte, das war eins der ersten Arrangements, die ich gehabt habe. Und da hat die Band dann, also die Würzburger Band sowieso und danach dann auch das Ellis Tribute Orchestra ziemlich lang gesagt, das spielen wir nicht, das ist unspielbar, das können wir nicht spielen. Und wir haben das dann tatsächlich 2013 das erste Mal gespielt. Und ich habe es immer wieder mit zu Proben genommen und dann haben wir es immer wieder versucht und es ging nicht. Und dann haben sich die Leute wieder angeschaut und 2013 war es dann wirklich so weit, dass wir das dann mal gespielt haben. Also die Nummer war schon sehr schwer zum Erarbeiten und ist auch ein bisschen gegen Widerstand aus der Band gestoßen, dass man das überhaupt spielt. Das war das Don Ellis Tribute Orchestra mit Thomas Gantsch, Trompete, unter der Leitung von Markus Geiselhardt. Bulgarian Bulge ist auf der Live-CD Bulge erschienen, die 2013 während einer 6-tägigen Europatournee der Big Band mitgeschnitten wurde. Nach all den Jahren intensiver Beschäftigung mit der Musik von Don Ellis schwebt Geiselhardt noch ein abschließendes Projekt vor. Es gibt noch ein paar unveröffentlichte Sachen, die nur arrangiert waren, die er nicht aufgenommen hatten. Das ist so seit ein paar Jahren ein Gedanken in meinem Kopf, an dieses Notenmaterial heranzukommen und eventuell so noch ein Album zu machen, wo die Sachen noch von ihm drauf sind, die entweder nicht fertig arrangiert worden sind, die man noch fertig schreiben müsste, oder die er schon fertig arrangiert hat, aber die nie aufgenommen wurden. Sowas wird mir nur irrsinnig interessieren, um dieses Lebenswerk von ihm nochmal richtig zu würdigen, quasi mit der Band seine unveröffentlichten Arrangements nur aufzunehmen. In der Reihe Milestones Jazz-Klassiker im Deutschlandfunk ging es heute um eine Big Band zwischen Balkan und Elektronik und die Musik des Trompeters, Komponisten und Orchesterleiters Don Ellis. Vorgestellt wurde sie von Michael Frank. Diese Sendung können Sie noch 7 Tage lang hören, auf unserer Internetseite oder über die DLF Audiothek-App. Die nächste Sendung im DLF Jazz-Programm können Sie bereits in wenigen Stunden hören. In der Radionacht Jazz ab 1.05 Uhr präsentiert Karl Lippegaus Musik zum Thema Encuentros, improvisierte Musik des anderen Amerika.